eigentlich meist, ne? Weil ich so verkehrt bin. Was? Ja. Dann hättest du die gesammelten Kastanien alle da geschmeißen. Nein, davor. Ich hab eh noch vier. Wasser kalt.